Unglücklicherweise war es nicht 1950 oder wenigstens 1945, es war 1937. Und er hatte es nicht geschafft, irgendeinen von ihnen umzustimmen. Er hatte sich nicht getraut, jedenfalls noch nicht, Sally darum zu bitten, ihm zu vertrauen und sich mit ihm auf seine Pläne festzulegen, was bedeuten mochte, dass sie ihrer Familie den Rücken kehrte oder die Familie ihr. Das erschien schrecklich ungerecht, aber es war ebenso ungerecht, sie in seiner Zwickmühle mitzappeln zu lassen, und so hatte er ihr gesagt, er werde hier rauffahren, übers Wochenende bleiben und zu einer Entscheidung kommen. Entweder die Kanzlei an der Commonwealth Avenue oder das hölzerne Bürohäuschen hinter dem Rathaus von Curry in der Nähe der Sunoco-Tankstelle. Boston oder Curry, Dame oder Tiger. Und bis jetzt hatte er sich entschieden für... »Gar nichts«, murmelte er. »Himmel, Herrgott, nochmal.« Inzwischen war er auf der Route 111 und fuhr zurück in Richtung See. Sein Magen sprach zu ihm übers Mittagessen, tat das jedoch in leisem und eher respektvollem Ton, als wäre er über seine Entscheidungsunfähigkeit ebenfalls beschämt. Sein größter Wunsch bestand darin, seinem Vater und seiner Mutter begreiflich zu machen, dass die Firma einfach nicht richtig für ihn war, dass er dort ein Außenseiter und völlig fehl am Platz wäre. Die Tatsache, dass die Kanzlei für seinen Vater und seinen Großvater, ganz zu schweigen vom ehrenwerten Theodore Allburton Esquire und dessen Vater das Richtige gewesen war, machte sie noch lange nicht richtig für ihn. Er hatte auf jede ihm erdenkliche Art versucht, ihnen klarzumachen, dass er vielleicht in der Lage wäre, in dem doppelstöckigen Stadthaus aus Sandstein an der Comave absolut zufriedenstellende Arbeit zu leisten, sich aber dennoch zutiefst unglücklich dort fühlen würde. Würde dieses Unglücklichsein in sein Privatleben sickern? Es könnte. Und wahrscheinlich würde es auch. »Unsinn«, hatte sein Vater erwidert, »wenn du erst einmal zugeritten bist, wirst du es lieben. Bei mir war es so und bei dir wird's auch so sein. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Keine Prozesse in Bagatellgerichten über kaputte Pflüge und geklaute Erntefuhrwerke.« Zugeritten. Was für ein Ausdruck. Er hatte ihn den ganzen Frühling und Sommer über verfolgt. Es war das, was man mit Pferden machte, sie einreiten, so lange bearbeiten und schuften lassen, bis dürre Klepper aus ihnen wurden und dann ab in die Leimfabrik. Der Vergleich schien ihm, so pathetisch er auch sein mochte, unangenehm realitätsnah zu sein. Seine Mutter, die immerhin spürte, dass seine Verzweiflung aufrichtig und echt war, zeigte sich freundlicher. »Du kannst nicht wissen, ob die Kanzlei das Richtige für dich ist, solange du es nicht ausprobiert hast«, sagte sie, und das war das vernünftigste und verführerischste Argument, das ihm zugunsten der Firma vorgetragen wurde, weil er es selber wusste. Er war ein sehr guter Jurastudent gewesen, vielleicht nicht gut genug, als genial durchzugehen, aber sehr gut zu sein war alles andere als eine Schande. Das Rebellische ging ihm allerdings weitgehend ab, was auch für Sally Ann galt. Wäre das anders gewesen, hätte die Vorstellung, sich den Wünschen ihrer Eltern zu widersetzen, sie nicht derart gequält. Sie waren keine Teenager mehr, um Himmels Willen. Phil vermutete, dass die Arbeit bei der Sozietät für ihn durchaus reizvolle Seiten haben würde, falls er dort anfinge, und er vermutete noch viel stärker, früher oder später zugeritten zu sein. Seine Idee, der erste Rechtsanwalt in einer verschlafenen kleinen Dorfgemeinde zu sein, die vielleicht eines Tages zu einer wohlhabenden großen Dorfgemeinde oder möglicherweise sogar zu einer Kleinstadt anwuchs, würde sich verflüchtigen. Erst ganz langsam und dann, wenn sich die ersten grauen Strähnen an seinen Schläfen zeigten, immer schneller. Nach 5 Jahren würde sie ihm nicht wie eine Wunschvorstellung, sondern eher wie ein Traum vorkommen. Es gäbe ein Haus und Kinder, um die man sich kümmern musste, mehr Risiken und jedes Jahr, zum Teufel jeden Monat, jede Woche, jeden verdammten Tag, würde es schwieriger werden, kehrt zu machen. Auf lebenslang gestellte Weichen. Er versuchte sich auszumalen, wie er Sally Ann mitteilte, sich für Curry entschieden zu haben. Seine Eltern würden ihnen Starthilfe geben, wahrscheinlich, auch wenn die Allburtons das nicht taten. Er hatte ein bisschen was gespart, genau wie Sal, nicht viel. Es wäre hart, aber nicht unmöglich. Vielleicht. Er ging davon aus, dass Ted Allburton bezüglich der Weigerung seiner Tochter, sich ohne seinen Segen zu verheiraten, falsch lag. Phil wagte zu glauben, dass er Sal in dieser Hinsicht besser kannte als ihr Vater. Doch wie würde eine Ehe ohne diesen Segen sein? War es ihnen beiden gegenüber gerecht, mit Verbitterung anstelle von Unterstützung anfangen zu müssen?